16 Uhr, Mittwochnachmittag auf den freien Radios Berlin-Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Ja, nachdem wir in den vergangenen Wochen viele Berlin-Schwerpunkte haben, blicken wir heute mal wieder etwas weiter über den Tellerrand. In Türkei hat sich ein Angehöriger der PKK selbst umgebracht im Gefängnis aus Protest gegen die Isolationshaftbedingungen von Abdullah Öcalan und die Blockadehaltung der türkischen Regierung zur kurdischen Frage. Dazu werden wir heute etwas hören. Mumia Abu-Jamal hat sich über die Klassenjustiz in den USA Gedanken gemacht anhand des Verfahrens gegen den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten, Steuerhinterzieher und Bankbetrüger Manafort. Wir haben dann natürlich die Kundgebung zum Tag der politischen Gefangenen beobachtet, die dieses Jahr sehr internationalistisch war. Wir haben Schlaglicht auf Iran und auch auf Lateinamerika dort hören können. Das haben wir heute hier in der Sendung. Dazu gibt es natürlich die Serviceteile, und zwar den Demo-Ticker und die Veranstaltungshinweise und dazu ausgewählte feingeistige Musik. Ich wünsche gute Unterhaltung. Just a form is game. Flesh is new and Hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. No respect for rulers. 500 youth in penitentiary. Don't convince us that it's cool. That's cool. Am Montag dieser Woche war der 18. März. Der 18. März steht für den Tag der politischen Gefangenen. Das ist ein Tag, an dem in vielen Ländern der Welt seit den 20er Jahren, ich glaube seit 1923 exakt, an politische Gefangene gedacht wird. Es gibt inzwischen auch zahlreiche Kritik an dem Tag, denn wie wir das ja auch oft hier in der Sendung abbilden, sagen viele Menschen, was soll denn diese Trennung in politische und soziale Gefangene? Klar ist, dass Knast eine Funktion in der kapitalistischen Gesellschaft hat, dass sie letztendlich der Sanktionierungshebel gegen uns alle ist, damit wir arbeiten, Miete zahlen und uns an diese von oben und nie mit uns frei vereinbarten Spielregeln halten. Und deswegen sei doch die Abschaffung der Knäste eine viel sinnvollere Forderung als nur die Freiheit für politische Gefangene. Die Meinungen sind geteilt, das werden wir auch in dem Bericht gleich hier hören. Es gab wirklich viele Veranstaltungen in Berlin in den letzten Tagen. Ich habe exemplarisch mal eine herausgegriffen, die am 16. März stattfand, und zwar auf dem Hermannplatz. Dort gab es eine Kundgebung internationalistischer, antiimperialistischer Gruppen. Leider hat es sehr, sehr stark geregnet an dem Tag und mein Aufnahmegerät hat nach einer Dreiviertelstunde ungefähr den Geist aufgegeben, weil es leider richtig nass geworden ist. Aber trotzdem konnte ich einige Beiträge und Eindrücke vom Tag aufnehmen und auch die Frage der Unterstützung von Gefangenen, in welcher Form, die war auch dort zumindest am Rande sichtbar. Aber jetzt hört einfach meinen Bericht. Ja, ihr hört ganz stark im Hintergrund Regen. Es war ein großes Polizeiaufgebot rund um den Hermannplatz versammelt. Es gab auch andere Leute, die diese Kundgebung beobachteten und von meinem Eindruck nach ihr nicht positiv gegenüber gesinnt waren, obwohl auch viele Leute über den Hermannplatz gegen Flugblätter nahmen und sich das Ganze anhörten und dann weitergingen. Das Wetter, wie gesagt, sehr schlecht. Ein Redner erklärte gleich zum Anfang den Grund der Veranstaltung und was der 18. März, der Tag der politischen Gefangenen, denn bedeutet. An dem wir die Stimmen dieser Menschen, die für ihre Freiheit, mit ihrer eigenen Freiheit, für unsere Zukunft und für unsere Freiheit bezahlt haben. Wir verneigen uns voller Demut und voller Respekt vor ihrer Opfergabe. Wir machen immer eine Schweigeminute für unsere Gefallenen. Und diesmal machen wir eine Schweigeminute in Respekt für die Menschen, die ihre Freiheit für uns hergaben. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Wir haben aufgerufen zu diesem Bündnis, 18. März Bündnis, verschiedene Gruppen, verschiedene betroffene Gruppen, die ihre Menschen, die um ihre Freiheit kämpfen, von allen Befreiungsbewegungen dieser Welt versammelt haben und der Meinung sind, dass gerade hier in Deutschland, in einem Land, das Imperialismus, Kolonialismus unterstützt, fördert, mit Waffen, mit Geld, dass wir hier stehen und sagen, nein, das lassen wir nicht ohne weiteres gehen. Wir sagen, dass auch mit unserer Stimme wir was verändern können. Es geht nicht darum, dass wir heute, morgen, übermorgen was verändern. Es ist ein langfristiger Kampf. Es ist ein mühseliger Weg, den wir beschlossen haben zu gehen. Und wir können uns noch glücklich schätzen, hier zu stehen und darüber zu reden. Andere Menschen werden tagtäglich und jetzt und in dieser Sekunde gefoltert. Sie werden erpresst. Geständnisse werden von ihnen erpresst mit allen Foltermethoden, mit anderen Techniken, die von deutschen Firmen entwickelt werden, Gefängnistechniken, die HP ausgesourcet hat und weitergegeben hat, aber im Grunde weiterführt in zionistischen Knästen. Wir reden davon, dass in Kolumbien viele Menschen verhungern, in Gefängnissen vor sich hin vegetieren, aber trotzdem Trump der Meinung ist, dass Venezuela Nahrung braucht. Die eigenen Menschen in den USA haben nicht mal eine eigene Krankenversicherung. Die eigenen Menschen in den USA werden wegen ihrer Meinung in Gefängnissen gesteckt. Aber nein, Trump und seine Vasallen von Europa und die ganzen imperialistischen Mächte wollen die Demokratie überall verteilen, überall geltend machen. Hände weg von Venezuela! Hände weg von allen Befreiungsbewegungen! Lasst die Menschen leben! Lasst die Menschen selbst entscheiden, was los ist, was sie machen wollen! Seht euch Algerien an! Hoch Algerien, hoch der Kampf in Algerien! Und es lebe der Kampf von allen Befreiungsbewegungen dieser Welt! Und wir betrachten uns als Teil des internationalistischen Kampfes, alle Befreiungsbewegungen und die Gefangenen, die revolutionären Gefangenen überall auf der Welt sind auch unsere Gefangenen. Wir reden nicht in dem Namen unserer Gefangenen, wir reden in dem Namen all dieser Menschen, die ihre Freiheit dafür gegeben haben, damit wir hier stehen können und darüber reden können. Und wir versprechen, und das ist ein Versprechen, der Kampf wird hier weitergehen, der Kampf wird überall weitergehen. Und wir wissen ganz genau, dass nach jeder Spitze wieder ein Sinken gibt. Dass egal wie stark sie sind, egal wie stark sie werden, egal wie machtvoll sie werden niedergehen. Und wir werden siegen, weil wir im Recht sind und weil das Recht unsere Waffe ist. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! In der vorhin gehörten Eingangsrede zu dieser Kundgebung deutet sich schon an, nicht alle Menschen und vor allen Dingen die überwiegende Mehrheit der Menschen in Lateinamerika ist nicht glücklich über das, was Europa und die USA Demokratie verbreiten nennen, rechte Putsche im Dienste der Reichen, die natürlich an Probleme andocken, die real in diesen Ländern existieren. Trotzdem wünschen sich viele Menschen keine Einmischung von Nordamerika, also den USA oder Europa. Hier ein Redner, der für den lateinamerikanischen Kontinent einige Sachen zu sagen hatte. Genossen und Genossinnen, ich spreche heute hier für den Block Latinoamericano, für den lateinamerikanischen Block. Oh, Latinoamericano! Viva Venezuela! Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Natürlich zu einem traurigen Anlass, aber ein Anlass, der für uns genauso wichtig ist für alle, die hier sind. Wir wollen erinnern an die Repression, die auf unserem Kontinent passiert. Die Repression, die dieselben Form annimmt wie in allen anderen Ländern, mehr oder weniger, und trotzdem von besonderer Brutalität geprägt ist. Wir wollen erinnern an die Repression gegen alle sozialen, ökologischen, feministischen, revolutionären Bewegungen und Organisationen. Wir wollen erinnern an die Repression, die neokoloniale, imperialistische Unterdrückung der Länder und Völker Lateinamerikas, vor allem der Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, der Armen, der Indigenen und der Afro-Latinas und Afro-Latinos. Und wir wollen erinnern an die Repression, die dafür da ist, ihre Ausbeutung und Entrechtung weiter aufrechtzuerhalten. Die Repression in unseren Ländern zwischen Hualmapu und Mexiko nimmt verschiedene Formen an. Form von Gefangennahme, von Mord, von Einschüchterung bis hin zur Androhung von militärischer Intervention, wie aktuell im Fall von Venezuela. Und wir wollen auch erinnern an die Geschichte deutscher Nazis, die nach Lateinamerika auswanderten nach dem Zweiten Weltkrieg, um dort die Nazi-Foltermethoden an die lateinamerikanischen Diktaturen weiterzugeben, die bis heute angewandt werden. Wir wollen erinnern an eine Geschichte von 500 Jahren Kolonialismus, Genozid, Vertreibung, Unterdrückung und Ausbeutung, die bis heute nicht aufgehört hat. Und wir wollen erinnern an den Widerstand dagegen, der bis heute weiterlebt, in den Knästen und in den Dörfern, in den Städten, in den Bergen und in den Steppen. Und wir können nicht die ganzen Namen unserer Gefangenen nennen,

Ich hatte es eingangs schon angedeutet, es gibt Kontroversen. So war im Vorfeld dieser Kundgebung einiges gehetzt worden. In Berliner Tageszeitung, der Taz, dem Tagesspiegel zum Beispiel, ging die Teilnahme palästinensischer Gruppen und überhaupt die Erwähnung des Themas Palästina und der Repression. Es gab auch dort Leute, so wurde mir jedenfalls von Teilnehmern berichtet, die Antideutsche seien, die diese Demo abfotografierten, um die Teilnehmer der Demo halt einzuschüchtern. Und ein Redner, der sagte Folgendes dazu. Und wir sagen nochmal, damit andere sich angesprochen fühlen. Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! Es ist nicht nur, um Palästina hervorzuheben, sondern es ist sehr ersichtlich, dass Palästina hier die Solidarität mit Palästina die Trennlinie darstellt zwischen den wahren Linken und den sogenannten heuchlerischen Antideutschen, die sich Linke nennen. Aber zum Glück gab es auch solidarische Kritik. Ich hatte es anfangs schon angedeutet, es gibt eine Auseinandersetzung eher von anarchistischer Seite, die sagen, es geht nicht um die Freiheit der politischen Gefangenen. Natürlich geht es auch um die Freiheit der politischen Gefangenen, aber es geht um die Freiheit aller Gefangenen. Denn Knast ist ein grundsätzliches Unterdrückungsmechanismus und ist eigentlich die zugespitzte Gewaltform, die der Kapitalismus einnimmt. Und daher gehören Gefängnisse generell abgeschafft. Mir fiel dann Folgendes auf. Während die Kundgebung auf dem Hermannplatz stattfindet, wurde am Ecke Cottbusser Damm an einer Fassade ein Transparent entrollt. Da steht drauf, until all are free, we are all imprisoned. Und dann ist da noch ein Arm Kreis zu sehen. Berliner Polizei, auch sehr interessiert, rennt zu dem Gebäude. Sozusagen ein Beitrag dazu, dass auf Deutsch, bis nicht alle frei sind, sind wir alle gefangen. Ja, was dann passierte, war erstaunlich. Die Polizei nahm wohl dieses Transparent zum Anlass, endlich mal ihren Tatendrang Folge zu leisten. Sie hatten vorher einen ehemaligen Gefangenen, der an der Kundgebung teilnehmen wollte, des Platzes verwiesen. Warum entzieht sich meiner Kenntnis? Das konnte mir auch niemand erklären. Aber die Polizei wollte wohl an diesem Tag in irgendeiner Form aktiv werden. Und da es im Regen wahrscheinlich ihnen keinen Spaß machte, 80 Leute an ihrer Kundgebung zu hindern, stürmten sie jetzt von mehreren Seiten von der Obernstraße und Cottbusser Damm dieses Haus. Was da drin passierte, entzieht sich meiner Kenntnis, das war nicht zu sehen. Und dann wurde auch noch der Cottbusser Damm abgesperrt für mehrere Häuserblocks lang und es kamen Leiterwagen, es kamen Krankenwagen angefahren mit Blaulicht. Ich hatte zunächst den Eindruck, sie wollten das Transparent, was recht groß dort zu sehen war, ich schätze so 3x6 Meter muss das Format gewesen sein, vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Es war wirklich über die ganze Ecke Hermannplatz und die Obernstraße zu sehen, dass sie das abnehmen wollten. Allerdings taten sie das nicht, sie zogen nach einer Weile wieder ab und das Transparent war dann noch sehr lange, eigentlich noch bis nach der Kundgebung zu sehen. Ich war wohl nicht der Einzige, der diese Transparentaktion für recht gelungen hielt, denn es ist klar, es gibt unterschiedliche Einschätzungen, wie mit dem Knast umzugehen ist und der Frage des Knastes in der Gesellschaft. Klar ist jedenfalls, dass politische Gefangene genauso wie andere Gefangene befreit werden sollen und deswegen ist eine solidarische Form des Sich-Einbringens allemal angesagter als diese wirklich miesen und an den Haaren herbeigezogenen Auseinandersetzungen, die von anderen Seiten da probiert werden. Leider ist mein Aufnahmegerät an dem Tag dann kaputt gegangen. Viele weitere Reden, die dort gehalten wurden, konnte ich leider nicht aufnehmen. Somit beende ich hiermit den Bericht. Ich vermute mal, dass der Grund, warum man so wenig Doom Metal im Radio hört, unter anderem daran liegt, dass die Stücke dieser Band so unglaublich lang sind und das Radio dafür einfach keine Zeit hat. Das ist leider auch in unserer Sendung so, aber trotzdem wollte ich euch ein paar Klänge der neuen, gerade erschienenen Platte von Candlemass nicht vorenthalten. Die heißt The Door to Doom, also sehr programmatisch, und wir konnten es hier auch hören. Bestimmt in späteren Sendungen mehr davon. Ausgehtipps für diese Woche. Los geht's in 2 Stunden um 19 Uhr, heute am Mittwoch, gibt's in der Meuterei das offene Treffen der Initiative No War Berlin. Aus ihrem Veranstaltungstext. Am 28. Mai 2019 treffen sich im Berliner Hotel Maritim AnlegerInnen zum alljährlichen Aktionärenversammlung des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Hinter Airbus der zweitgrößte deutsche Kriegsproduzent. Schräg gegenüber des Kriegsministeriums wird auch dieses Jahr wieder Bilanz gezogen über steigende Umsätze im Kriegsgeschäft. Im Geschäft mit dem Krieg rollen die von Rheinmetall produzierten Panzer an vorderster Front mit, wie etwa unter türkischer Flagge gegen die kurdischen Gebiete in Syrien. Doch das kriegerische Engagement Rheinmetalls bleibt nicht unwidersprochen. Gegen die AktionärInnenversammlung gab es 2018 wie jedes Jahr Demos und Aktionen. Wir solidarisieren uns mit den GenossInnen, die am 18. März wegen eines Strafbefehls in Höhe von zusammen 15.000 Euro wegen Aktivitäten gegen die Konferenz letztes Jahr vor Gericht stehen. Auch diesen Sommer wird es wie 2018 im Rheinmetall-Standort Unterlüss ein mehrtägiges Diskussions- und Aktionscamp unter dem Motto Rheinmetall entwaffnen stattfinden. Auch wir werden dieses Jahr gegen die AktionärInnenversammlung aktiv werden. Dazu wollen wir diesmal darüber diskutieren, was wir Rheinmetall und der deutschen Kriegspolitik entgegensetzen können. Das Ganze heute Abend ab 19 Uhr in der Kollektivkneipe Meuterei, die findet ihr in der Reichenberger Straße 58 in Berlin-Kreuzberg, zwischen den U-Bahnhöfen Cottbusser Tor auf den Linien U1, U8 oder dem Görlitzer Bahnhof auf der Linie U1. Morgen am Donnerstag um 17 Uhr gibt es ein Maskenbasteltreffen, und zwar im Tommy Weisbecker Haus. Unter dem Motto One Struggle, One Fight soll Kladderadatsch, Klimbims, Klamauk und Kehricht genutzt werden, dieses ganze Zeug zu nutzen, ohne es wegzuschmeißen. Der Aufruf ergeht: Bring dein Krempel, Kehricht und Stuss mit. Wir bauen daraus Masken für die Fotoshootings vor verschiedenen bedrohten Projekten. Gemeinsam damit Potsdam Drugstore, Syndikat, Meuterei, Liebig 34 und G17A. Das ist die Groß-Görschen-Straße 17A. Ab dem 24. März geht es dann los, immer ab 15 Uhr. Die Reihenfolge der Projekte wird noch bekannt gegeben. Und zum Maskenbasteln mit Kladderadatsch, Klimbims, Klamauk und Kehricht können alle Interessierten morgen um 17 Uhr ins Tommy Weisbecker Haus gehen. Also morgen, damit meine ich den Donnerstag. Das Tommy Weisbecker Haus befindet sich in der Wilhelmstraße 9 in Berlin-Kreuzberg, nahe dem U-Bahnhof Hallisches Tor auf den Linien U1 oder U6. Am Freitag um 20 Uhr gibt es dann eine Soli-Show für die Liebigstraße 34. Da wird es laut und hardcore, und das Ganze findet statt im Wedding in der Schabe Gib 8. Live on Stage spielen Tremor, das ist Fastcore Power Violence Newbies aus Berlin, die spielen ihren ersten Auftritt. Dann Turtle Rage, das ist Fastcore Trashcore aus Berlin. Delusive Utopia, das ist Crust Hardcore aus Berlin. Und My Body is a Cage, Emo und Screamo aus Plauen. Dazu wird deliziöse Soli-Küfer angekündigt, also Küche für alle. Und der Veranstaltungstext sagt folgendes: Wieder soll ein Hausprojekt verschwinden. Die Liebig 34 hatte zum 31.12.2018 keine Mietvertragsverlängerung erhalten. Trotzdem haben die BewohnerInnen ihre Schlüssel nicht abgegeben. Prompt kam die Räumungsklage, welche der Besitzer Padovic schon im November 2018 eingereicht hatte. Mit der Räumung der Liebig 34 werden nicht nur 40 BewohnerInnen obdachlos, es wird auch ein weiteres Haus luxussaniert, aufgehübscht und teuer vermietet. Die Liebig 34 ist das einzige anarcha-queer-feministische Haus in Berlin und bietet damit einen Freiraum und Schutzraum vor Diskriminierung aufgrund von Geschlechteridentität und sexueller Orientierung. Es ist Zeit, sich zu positionieren und sich zu solidarisieren. Das Ganze am Freitag, dieses Soli-Konzert für die Liebig 34 in der Schabe Gibt 8. Die Schabe Gibt 8 ist in der Schererstraße 8 im Wedding. Und die nahegelegenen S- und U-Bahnhof ist der Wedding, also auf der Linie U6 oder auf der Linie U9, der Nauener Platz. Eine letzte Veranstaltung haben wir für Sonntag herausgesucht, und zwar im Schokoladen. Dort gibt es die Lesung: Satan, kannst du mir nochmal verzeihen? Das ist auch der Name eines Buches, im Ventilverlag erschienen, jetzt in Neuauflage. Und es geht um Otze Ehrlich, Schleimkeim und der ganze Rest. Ist eine Lesung mit Anne Hahn und Frank Willmann aus dem Veranstaltungstext. Schleimkeim war die einflussreichste Punkband der DDR. Die Biografie ihres Sängers Dieter Otze Ehrlich liest sich abenteuerlicher als jeder Roman. Sie spiegelt die ganze innere Zerrissenheit eines unangepassten Charakters in einem autoritären Staat wider. 1980 gründete Otze zusammen mit seinem Bruder Klaus in Erfurt die Punkband Schleimkeim. Es kam zu wenigen, aber legendären Auftritten, begleitet von Skandalen und Gefängnisaufenthalten. Nachdem Otze 1998 seinen Vater mit einer Axt erschlagen hatte, wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wo er 2005 unter ungeklärten Umständen ums Leben kam. Frank Willmann und Anne Hahn haben Dutzende von Zeitzeugen interviewt, Bandmitglieder, Freunde, Musiker, Kollegen, Pfarrer, Sozialarbeiter. Sie zeichnen ein vielschichtiges und ungeschöntes Bild dieses außergewöhnlichen Musikers und Menschen und liefern somit auch ein Stück DDR-Geschichte von innen. Dabei erfährt man viel über die oppositionelle Szene der DDR, die von Repressionen geprägten Alltag und die Versuche der Kirche, der Gegenkultur einen Raum zu geben. Die Punk- und Underground-Bewegung der DDR wird anhand dieser ebenso aufregenden wie zum Teil katastrophalen Lebensgeschichte greifbar. Diese Lesung ist am Sonntag und zwar im Schokoladen. Der Schokoladen befindet sich in der Ackerstraße in Berlin, ja, in der Nähe des Rosenthaler Platzes auf der Linie U8. So, und ich hatte angekündigt, dass das die letzte Veranstaltung war. So ist es auch. Weitere Veranstaltungen haben wir für diese Woche nicht herausgesucht. Wenn ihr aber jedoch mehr finden wollt, und es gibt eine Menge davon, dann schaut doch mal auf den Weblog www.stressfaktor.squad.net. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Am vergangenen Sonntag, den 17. März, erhielten wir eine Pressemitteilung von ANF, das ist eine kurdische Nachrichtenplattform. Und zwar hat sich aus Protest gegen die Isolation von PKK-Gründer Abdullah Öcalan, ein weiterer Gefangener der PKK in der Türkei, das Leben genommen. Ich zitiere aus der Pressemitteilung. Der politische Gefangene Zülkif Gezen hat sich aus Protest gegen die Isolation des PKK-Gründers Abdullah Öcalan vergangene Nacht im Hochsicherheitsgefängnis von Tergidach erhängt. Das teilten seine Angehörigen am Sonntag gegenüber der Plattform Freiheitlicher Juristinnen und Juristen, abgekürzt ÖHP, mit. Im Gefängnis von Tergidach beteiligten sich die politischen Gefangenen an dem von Leyla Güven initiierten Hungerstreik für die Aufhebung der erschwerten Haftbedingungen Öcalans auf der Gefängnisinsel Imrali. Weiter heißt es zur Person von Zülkif Gezen in der Pressemitteilung, Zitat, Zülkif Gezen befand sich seit 12 Jahren im Gefängnis. Er wurde im Jahr 2010 unter anderem wegen sogenannter Mitgliedschaft in einer verbotenen Organisation zu erschwerter lebenslänglicher Haft verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, 3 Jahre zuvor einen Anschlag auf eine Schneiderei verübt zu haben, in der sich zu dem Zeitpunkt Polizisten aufhielten. Bereits im September 2012 beteiligte sich Zülkif Gezen mit rund 500 weiteren Gefangenen aus PKK-Verfahren an einem 68-tägigen Hungerstreik, der mit dazu führte, dass die türkische Regierung im folgenden Jahr Gespräche mit der kurdischen Freiheitsbewegung aufnahm. Auch jetzt lautet die Forderung der rund 7000 hungerstreikenden Gefangenen, Bedingungen für Abdullah Öcalan zu schaffen, in denen er als Vorsitzender einer legitimen Bewegung frei leben und arbeiten kann, um so zur Lösung der kurdischen Frage beizutragen, schließt diese Pressemitteilung. Yeah. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Kolumne von Mumia Abu Jamal. Manafort rises. Much of the nation waited with bated breath on the imminent. In Erwartung der bevorstehenden Verkündung des Strafmaßes im Strafprozess gegen Paul Manafort hielten viele im Land den Atem an. Der mächtige Lobbyist, einer im In- und Ausland operierenden Beraterfirma und ehemalige Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, sah nach Expertenmeinung verschiedenen Kommentatoren der US-Medien einer abschreckend harten Gefängnisstrafe von möglicherweise einem Vierteljahrhundert entgegen. Der Strafantrag der Staatsanwaltschaft belief sich jedenfalls auf 19 bis 24 Jahre. Als jedoch der Hammer des Sitzungsrichters T.S. Ellis am zuständigen US-Bundesgericht in Alexandria, Virginia, am 7. März hörbar den Schlusspunkt unter das erste Verfahren gegen Manafort wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrug setzte, war der Angeklagte mit einer überraschend geringen Strafe von nur 3 Jahren und 11 Monaten davongekommen. Was wieder einmal für alle deutlich sichtbar machte, dass Geld, Macht und die soziale Stellung in der Gesellschaft einen entscheidenden Einfluss auf Gerichtsurteile haben. Manafort habe ein, Zitat, moralisch relativ einwandfreies Leben geführt, begründete Richter Ellis die milde Strafe, mit der er dem Angeklagten eine schwere Last von den Schultern nahm. Als Mensch, der selbst hinter Gittern sitzt, liegt mir nichts ferner, als für harte Gefängnisstrafen zu plädieren. Das ist überhaupt nicht meine Sache. Mir geht es um etwas anderes. Wir befinden uns seit Jahren ganz klar in einem unseligen Würgegriff einer der weltweit schlimmsten Inhaftierungswellen, die dieses Land wie ein Fleckfieber befallen hat. Inmitten dieses als Masseninhaftierung bekannt gewordenen Phänomens staatlicher Unterdrückung finden vor allem jene, die das Pech haben, nicht auf der Sonnenseite der Gesellschaft geboren zu sein, nur selten handverlesene Richter, die von Barmherzigkeit reden und sie mit milden Strafen davonkommen lassen. Und auch wenn in einem zweiten Prozess in Washington D.C. Richterin Amy Berman Jackson vor wenigen Tagen das Gesamtstrafmaß wegen weiterer Anschuldigungen gegen Manafort noch einmal auf insgesamt 7,5 Jahre erhöhte, so hat auch sie Gnade vor Recht ergehen lassen und nicht die von der Staatsanwaltschaft geforderten zusätzlichen 10 Jahre Haft verhängt. Paul Manafort ist eben einer dieser Jungs aus der besseren Gesellschaft, einflussreich, wohlhabend, braungebrannt und von Geburt an mit Privilegien ausgestattet, von denen die Armen nicht einmal träumen können. So ist das nun mal im Land der Freien und der Heimat der Tapferen. From imprisoned nation, this is Mumia Abu Jamal. Im Original erschien diese Kolumne von Mumia Abu Jamal auf prisonradio.org am 10. März 2019 und unter dem Titel Manafort Rises und in der deutschen Übersetzung von Jürgen Heiser am Montag, den 18. März 2019 in der Tageszeitung Junge Welt. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Still you ain't mine, and now. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de Radioaktiv Demo-Ticker. Morgen am Donnerstag, dem 21. März, ist der internationale Tag gegen Rassismus. Deswegen findet um 17 Uhr am U-Bahnhof Rudow, am Ende der U-Bahn-Linie U7 im südlichen Neukölln, eben Rudow, eine Kundgebung statt unter dem Motto Aufstehen gegen Rassismus, Rassismus jeglicher Art offensiv entgegentreten. Dort werden einige Vertreterinnen aus der Bezirkspolitik sprechen, als auch Menschen von Initiativen. Und diese Kundgebung gegen morgen um 17 Uhr am Ende der U7. Am Samstag dann, genau am anderen Ende, am westlichen Ende der U7, und zwar in Spandau, am S- und U-Bahnhof Spandau, gibt es eine Demonstration unter dem Motto Weg mit dem Thorsteiner Laden in Spandau. Aus dem Aufruf. Am 1. März 2019 eröffnete im Brunsbütteler Damm 112 in Spandau eine neue Filiale der Bekleidungsmarke Thorsteiner. Der neue Shop mit dem Namen Nordic Company ist der direkte Nachfolger des ehemaligen weißen Seat-Thorsteiner-Shops Tönsberg, der im Februar nach 8 Jahren Existenz dicht machte. Egal ob in Mitte, Friedrichshain oder Weißensee, dort wo Thorsteiner seine Läden eröffnete, erhielt die Firma Gegenwind. Und das aus gutem Grund. Denn eine Ideologie wie die des Nationalsozialismus, die von der Minderwertigkeit von Menschen ausgeht, können und wollen wir nicht hinnehmen. Nun heißt es darum, den Kampf gegen Thorsteiner und rechten Lifestyle auch in Spandau weiterzuführen. Macht Werbung für die Demo, holt euch Material für die Demo und sagt euren Freundinnen und Freunden Bescheid. Weitere Informationen findet ihr auf der Webseite www.antifa-westberlin.org. Am Dienstag nächster Woche gibt es um 18 Uhr am Rosenthaler Platz eine Demo gegen das Treffen von Verfassungsschutz und Kapital. Aus dem Veranstaltungstext. Die Allianz für Sicherheit und Wirtschaft, abgekürzt ASW, und der Verfassungsschutz richten am 27. März 2019 in Berlin die Konferenz Extremismus, eine steigende Gefahr für Sicherheit und Reputation von Unternehmen aus. Firmen wie RWE, BASF, Telekom und Co. sollen dort auf Staatskosten beraten werden, wie sie Proteste gegen ihre rücksichtslose Profitgier kleinkriegen. RWE zerstört Dörfer wie Kaienberg und Wälder wie den Hambacher Forst, um uns aller Zukunft mit Braunkohle zu verheizen. BASF fördert mit Riesensummen rechte KlimaleugnerInnen in den USA und die Telekom behindert seit Jahren gewerkschaftliche Organisierung. Am 26. März, am Vorabend dieser Konferenz, wollen sie in der Yuppie-Bar Sodom und Gomorra feiern. Hier wird deutlich, dass Verfassungsschutz und Staat im Interesse von Großkonzernen Widerstand kriminalisieren und einen neoliberalen Kapitalismus schützen. Deshalb wollen wir ihnen die Party vermiesen. Unser Widerstand lässt sich nicht verbieten. Diese Demo am Dienstag, das ist dann der 26. März, um 18 Uhr startet der Rosenthaler Platz auf der gleichlautenden U-Bahn-Station auf der U8 Rosenthaler Platz. Und die aufrufenden Gruppen sind die antifaschistische Jugendkoordination Charlottenburg, antifaschistisches Café Kränzchen, Berlin Leftist Youth, Black Pound Antifa und interventionistische Linke Berlin, da die Klima AG. Ja, soweit der Demo-Ticker für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Termine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. So, ich muss leider diese große Hymne der Machnochina überquatschen, denn ich möchte euch noch zwei Dinge sagen hier zum Abschluss der Sendung. Nächste Woche senden wir nicht, da ist Mampas hier um 16 Uhr zu hören. Wir haben ja jetzt den letzten oder den vierten Mittwoch im Monat abgegeben, weil wir zusammenrücken mussten, weil ja so viele Leute ihren Sendeplatz verloren haben, dadurch, dass der Freitag den Freien Radios Berlin-Brandenburg weggenommen wurde von der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg. Und da müssen wir natürlich solidarisch sein. Deswegen nächste Woche kein Radioaktiv Berlin. Aber wenn ihr Entzugserscheinungen habt oder Sachen nochmal hören wollt, verweise ich auf unseren Podcast. Den findet ihr auf der Blogseite www.radioaktivberlin.blogsport.de. Könnt ihr diese Sendung und viele andere auch nochmal nachhören. Und könnt ihr auch weiterempfehlen, Freundinnen und Bekannten in sozialen Netzwerken. Ihr wisst schon selber, wie das am besten geht. Macht es gut, bis zur nächsten, nein, zur übernächsten Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Markus. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.